und Russland weit voneinander entfernt. Nach einem stundenlangen Gespräch zwischen Russlands Außenminister Lavrov und seinem amerikanischen Kollegen Kerry hieß es, man habe keine übereinstimmende Sichtweise zu der Situation. Lavrov betonte erneut, das Krim-Referendum über den Anschluss an Russland werde am Sonntag definitiv stattfinden. Rund 15 Monate nach dem versuchten Bombenanschlag auf dem Bonner Hauptbahnhof hat Generalbundesanwalt Range Anklage gegen 4 Männer erhoben. Sie müssen sich auch für den versuchten Anschlag auf den Chef der islamfeindlichen Gruppe Pro-NRW verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord und den Versuch, eine Sprengstoffexplosion herbeizuführen. Die Schockbilder auf Zigarettenschachteln in der EU kommen. Ab 2016 werden Raucher beim Griff zur Kippe Fotos zum Beispiel von verfaulten Zähnen sehen. Die EU stimmte dem Vorschlag heute formal zu. Politisch ist das Ganze schon längst beschlossen. Außerdem wird es ab 2020 keine Mentholzigaretten mehr geben. In der ersten Fußball-Bundesliga beginnt heute der 25. Spieltag. Augsburg empfängt Schalke. Die Schwaben können mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Rang 5 der Tabelle vorrücken. Schalke würden 3 Punkte im Kampf um die direkten Champions-League-Plätze helfen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Aqua Römer. Dem erfrischenden Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot. Reich an Calcium, gut für den Körper. Aqua Römer. Tag für Tag mehr vom Leben. Staus und Behinderungen weiter in A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Aachen und Bühl. Klemmt's noch 4 Kilometer Stau im Moment. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim Nord. 3 Kilometer Stau. Und noch Restblitzer von heute Offenburg auf dem Südring. Ortseingang von Gaggenau, wenn Sie von Michelbach kommend und am Ortsausgang von Oberachen Richtung Mösbach. Weil unterwegs gute Fahrt. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die irren Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal Rolle an und bin nur drauf. Der Charlie baut mich in Materie. Und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. Cool. You are being taken under our power to your destination. Schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your Maximum Music Radio Station. FM. Oh, what's your name? Hanging by a string this time. Don't easily. Climax of a perfect life. Oh, what's your name?

Und wissen Sie, ich habe gerade einen Sprachkurs in Munich gemacht. Also Überraschung für mein deutsches Girlfriend. Doch die versteht kein einziges Wort von dem, was ich sag. Die sagt auch laut, das heißt Brötchen und nicht Semmeln oder Eichhörnchen und nicht Ochkatzel. Und deshalb suche ich jetzt auf diesem Weg eine new girlfriend, die mir understands. Denn das ist garantiert much easier, als noch einmal die stupid German zu lernen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. www.glaswohnen.de Glaswohnen, die mit der Sommergarantie. www.glaswohnen.de Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Uns 2, 3, 4. Hallo Nachtschwärmer, wir haben wieder Freitag. top aktuell zu Say the Night und mit Bon Jovi. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Look at you in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Give them you nothing less. Girl, you murder everyone. Your love is a killer. Your love is a killer. Yeah. Somebody call the popo, cause the way that she looking is so cool. If you ain't ready, then you need to go home. And beware, you see her rolling on a solo. She got me begging, hold up, hold up. And she all up on me like a logo, logo. But I'm not complaining, my baby, let's go, go, go. She killin' with a dance, she murder with a waist. Everybody watching when she turn up in her place. You ain't got a chance if you really tryna race. She already had a finish line with her face. I shot it, went down, then she went low. Gave it to her battle like she in a relay. The craziest thing is she don't know how beautiful she is every day. The floor and make them and them go blind. Girl, each and every time I'm loving your design. Just give me that take to the talk, put your back on the rock. Girl, give me that thing that stop. Give me the bracelet and look back when me atop that girl, cause you're too hot. The locomotion, me love the motion. Anytime when they up in this club, girl, you are done them just like gun. You got that dangerous love. Look at you in that dress. Girl, you dangerous like a gun. Just like a gun, give them you nothing less. Girl, you murder everyone. Your love is a killer. Your love is a killer. Ja, wie freitagsüblich ist ja immer der Störenfried da. Und heute ist er schon ganz früh angetroffen. Also, wie kommt das her? Was ist denn schon wieder los? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Was denn? Erzähl ihm von der Legende Al Bundy. Erzähl ihm was von ECK. Ein cooler Kerl. Ein cooler Kerl. Ach, komm her. Ich hab dir was Wichtiges mitzuteilen. Was denn? Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Ja, ja, danke schön. Maximum Productions, it's what the people want to hear. Who the fuck are you? Schluss mit dem Winterschlaf. Jetzt geht's rund. Love to love. Ja, aus den 90ern Spezial, Ride in the Night von Jam und Spoon. 19.31 Uhr, hallo, wer sich noch zugeschaltet hat. Ganz neu, nach, schau mal, der Song hat an der Phase noch gefehlt. Unzertrennlich, meine Leber ist unsterblich. Klasse in den Hacke voll. Abgefahren. Krass. Oh, abgefahren. Geil. Das ist sowas von abgefahren. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Girls be looking like they be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in. I'm sexy, I know you. I'm sexy and I know you. Hold on, let him hit me, raise it, baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Yeah. Girl, look at everybody. Girl, look at everybody. I'll get him high, show him what I got. Girl, look at everybody. Girl, look at everybody. I'll get him high, show him what I got. Die doofe Witze-Ecke. Tja, was sagt man zu der Blondine, die ein Jahr unfallfrei gefahren ist? Ganz einfach, man zeigt ihr den zweiten Gang. Ja. Ja. Ach komm, wenn wir schon bei den Blondies sind. Die 14-jährige Blondie zur Mutter. Mama, du hast immer gesagt, Liebe geht durch den Magen. Ja, mein Kind. Stell dir mal vor, heute habe ich einen anderen Weg gefunden. Ja, danke. Der Weg ist gut, danke. And the wind.

geht's richtig los. Weil ich jetzt tanzen kann. Pass mal auf! Hey! Leg los! Komm, ich sag jetzt der Kleine. Leg los! Oh yeah, das geht in die Beine. Leg los! Und jetzt ein kleines bisschen Ton. Her, los! Bum, bum, bum, bum. Pass mal auf! Hey! Yeah! Very attractive. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be me just fine. Would you, Because I'm happy. Come along if you feel like a home without a roof. Because I'm happy. Come along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Come along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Come along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run you. Happy, happy, alles immer happy, auch mein Freund auch, ha? Charlie, du wirst nie erraten, was heute im Schulladen los war. Deine Zunge hat sich im Größenmesser eingeklemmt? Euch Zivilisten ist nie klar, was für ein schwieriges Hochpräzisionsgerät schon das ist. Schon gut, sag mir, was passiert ist. Ja, komm, komm, erzähl. Womit kann ich dienen? Ich will, dass sie mir mein Geld zurückgeben. Die Schuhe, die sie mir verkauft haben, sind für mich genauso nutzlos wie ein Kamm für sie. Einmal habe ich sie getragen und sie sind sofort an der Seite geplatzt. Wenn ich Ihnen das erklären darf, das ist wie bei einem Aufzug. Es gibt eine 2 Tonnen Gewichtsbeschränkung dafür. Was halten Sie davon, wenn ich die Sohle direkt an Ihre Füße nagle? Wow. Du bist unmöglich. Na, deswegen fällt mir noch kein Ei aus der Hose. Warum liegst du nicht in meinem Arm? Wenn du bei mir warst immer so schön. Ja, die Gruppe kennt ihr, House Rockers. Ja, mit einem Sperrl. Heute haben wir richtig Volldampf, ha? Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. Here's Radio Ohr. I know it is you, girl. You, girl. Sunshine and the flowers. Jealous of the power of you, girl. You, girl. Reason that my heart beat beat. Everybody just have a good time. Selten. Bob Marley mit LFAO und Flowrider. Hallo Nachtschwärmer. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, 4. Hier ist der Radio. Maximum, Maximum, Maximum, Maximum. Jetzt machen wir 90er Spezial. Das ist der Sound der 90er. Spezial.

Ja, ihr denkt, jetzt kommt Fancy. Ja, das kommt, aber in einem Freestyle-Spezial-Remix. Genau. Okay, jetzt wollen wir mal sehen, was sonst noch los ist in Ortenau. Heute in La im Luftclub Black Attack. Auf zwei getrennten Floors ist für jeden Partywilligen etwas dabei. Hip-Hop und Dancehall im Mainfloor und im Drive Club House Elektro-Techno mit DJ Q-Brick. Der mit den Disco Boys mit dem Song Hey Boy schon ganz oben in den Charts war. Aha! Dann wollen wir mal schauen, Bergwerk ist heute Jackie Knight im Floor 1 und Floor 2 Salsa Knight. Merlin in Malberg ist heute Ladies Night. Sonderaktion, 10 kurze, 10 Euro. Mit Verlosung, Frauen bis 23 Uhr Eintritt frei. Und morgen ist im Bergwerk DJ Night im Floor 1 mit 3 DJs und Floor 2 Salsa Party und Floor 3 der Partyzug mit Après Malle Party. Aha. Und übrigens, ich bin am Samstag, 5. April, in Rastatt-Blittersdorf mit DJ Andy zusammen. Im Ankershall, da war ich schon mal, das war super nach Schwärmer. Rastatt-Blittersdorf im Ankershall. Ganz einfach zu finden. Fahrt einfach Richtung Rhein. Aber fahrt nicht rein in den Rhein. Okay. Dann ist ja noch was morgen in Offenburg-Weiher. Die Fete. Und zwar Tom und Andy Backslash Events. Mit den Vierer Frösch. Morgen Samstag. Ja, es geht was ab, es geht was ab, es ist was los. Mehr Action, mehr Power. Alter! What we're gonna do right here is go back. Non-stop music. Addicted to you. like you the one drinking that Godsip.com. Now I gotta work for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit. Speak it and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a winner, Manchester, that's on. Ja, dieses Mashup habe ich von Fred Ilano aus Frankreich. Dankeschön. Damit grüße ich ihn auch und seine Kollegen in Bühl. Was sagt ihr dazu? Geil! Okay, this is a sound of all. Party! Wanna hear it right now? Radio Dröhnung. Was ist denn hier los? Ich steh drauf. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Party time! ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Para, para, para. Biri, biri, biri. Para, para. E comecei a falar. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Gata malinha, bastante malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata malinha, bastante malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mira como dice mi tacatá. Que empieza la fiesta. Tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo mundo gritando. Tacatá. Sube el volumen de tacatá. Mueve tu culito. Tacatá. También el pechito. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Tagata, wer kennt sich erinnern? Michael Telo. Und hier mit Tagabro zusammen. Und Alex Ferrari. Hi! Hier geht's ins Wochenende. Tagata. Self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. I'm gonna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Hey, DJ, give me a fat beat. Music, please. Wer was zu vermelden hat, schreibt an studio@itradio-ohr.de. Das Mail landet dann direkt bei mir. Da grüße ich zum Beispiel den Alex aus Kapsmeier. Den Michael aus Rastatt. Und alle Freestyle-Freunde hier. That you and me were meant to be in

ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Jetzt heißt es Angriff, Angriff auf den Zeitschriftenhandel in der Region. Denn dort gibt es den neuen Halbzeitkicker der Ortenau. Einfach näher dran an den Spitzenvereinen in der Ortenau. Von der Oberliga bis in die Kreisklasse B. Exklusiv im neuen Kicker. Interview mit Nationalspielerin Melanie Leupolz. Wir stellen vor, die Top-Torjäger der Region durch alle Ligen. Wer wird am 21. Juni auf dem Offenburger Marktplatz geehrt? Und vieles mehr. Der neue Kicker der Ortenau. Erhältlich ab dem 10. März bei Ihrem Zeitschriftenhändler, den Geschäftsstellen der Mittelbadischen Presse oder allen Fußballvereinen in der Ortenau. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag, ganz klar. Das weiß schon jeder inzwischen zeitlich. Heute ist nämlich die legendäre Single-Party. Und da gibt's einige Extras. Alle Ladies bekommen 10 Euro Verzehrgutschein bis 24 Uhr, erstens. Dann gibt's eine Love-Letter-Aktion, also Briefschreibaktion. Weil jeder kriegt eine Nummer, der reinkommt und man kann einen Brief schreiben, gibt den am Poststand ab und dann hoffentlich kriegt man Antwort. Dann gibt es die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün, Single für alles offen, quatsch mich an. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Das ist heute die Single-Party. Codex Club in Aachen. Morgen, 3 Jahre Durstlöscher, 3 Jahre Durstlöscher. Und da geht's wieder ab in einem riesen Line-Up. Absoluter Wahnsinn. Sascha Carassi, Spartak, Körner, Future Tricks, Lampenfieber, Chris Veron, Linutz, Chip Beat, Synonym, Benjamin Spinner und für die After Adriano Russo. Morgen Samstag, Einlass, 22 Uhr ab 18. Mehr Infos unter codex-club.de. Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio, Ross and Special K to know. With you. Hört ihr das draußen ab schon, ne? Chris Isaac. Adele. Madonna. Und Felix. Alles da drin. Without the security on your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stay. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Ja, immer freitags der liebe Charlie hier ab 19 Uhr bis 23 Uhr. Hier bei Hit Radio. Und jeden Freitag ereilt mich mein Schicksal mit diesem Damenschuhverkäufer. Jetzt ist er schon wieder mit einer Achterpackung Bier daherkommen. Das darf doch nicht wahr sein, er lasst das. Nicht zu glauben, das kannst du mir doch nicht einfach versauen. Hast du denn überhaupt keinen Anstand? Ja, du sollst nicht so viel saufen. Das darf doch nicht wahr sein. Da ist die Tür, verschwinde. Komm, Al. Reiß dich zusammen. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erschallen. Nein, Al, jetzt nicht. Bandi! Jetzt will er mal damit Angst machen. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich, wer kann. Na toll. Ich glaube, jetzt dreht er völlig durch. The party's done. Mega stark. Er ist im Turbo-Modus. Turbo-Modus. Turbo-Stark. Las Vegas and broadcasting around the world. This is Radio. Flo Rida, Samantha Fox und Kesha.

Alles in diesem Zusammenschnitt. Hey, 21:08 am Freitag. Und ich sag hallo Nachtschwärmer, seid gegrüßt. The music you want, the music you need. You're listening to the sounds. Whiskey certified in the blue. Holding it down for the streets. Der durchgeknallte Sender. Oh Mann, das ist ja der Wahnsinn. Your body is clean. Ooh, yeah. I wanna rock with you, dance you in today. I wanna rock with you, we're gonna rock the night away. I wanna rock with you, I wanna hold her, I wanna kiss her, dance you in today. I wanna rock with you, I wanna kiss her, we're gonna rock the night. Tatsächlich, ich schick's mal wieder anhören, ne? Oh, Alice weg und die Kelly ist da, die blonde Kelly. Hast du das gehört, Kelly? Michael Jackson. Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Das ist keine Gruppe. Also, Kelly, was geht ab? Jetzt ist mein Vater weg, du kannst ruhig ein bisschen näher rücken. Oh, hervorragend. Wie wär's, wir gehen nachher, ins Codex zu der Single-Party. Kelly, was meinst du? Ich möchte die Erklärung abgeben, dass Verstand und ordentliche Titten Hand in Hand gehen sollten, um uns alle voller Zuversicht ins 19. Jahrhundert zu führen. Danke, Kelly. Hallo? Machen wir Werbung. Was? Werbung? Was? Werbung natürlich. Und ich sag, hey, ab auf die Beste. Tiefe

Hatte ich am Anfang schon mal gebracht, aber da waren so viele Mails. Ich muss es nochmal bringen. Icke Hüftgold heißt der Junge.

Ja, gleich 9:30 am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Mike Candice und Peter Fox. Ah, super. Hallo Nachtschwärmer, seid gegrüßt. Ladies and Gentlemen. Super, eh? Blue Rider und Tucker Bro. Die doofe Witze-Ecke. Okay, die doofe Witze-Ecke. Immer so um halb rum. Ein Mann sitzt alleine in einer Kneipe und muss auf die Toilette. Er hat allerdings Angst, dass ein anderer sein Bier trinkt, wenn er weggeht. Also hängt er einen Zettel dran an das Glas, ich habe reingespuckt. Als er wieder zurückkommt, steht darunter, ich auch. Das wird mir stinken. Ein Ehepaar sitzt abends auf dem Sofa. Da sagt sie zu ihm, du Schatz, ich bin heute richtig scharf auf dich. Du könntest mich mal wieder untenrum so richtig verwöhnen. Ja, na, dann lass uns doch ins Bett gehen. Nach einer Weile sagt sie, du Schatz, das machst du richtig toll, aber hättest du nicht vorher den Ehering abmachen sollen, denn er kratzt. Er, wieso den Ehering habe ich unten? Das ist meine Armbanduhr. Das ist hart. Takata. Ja. Hier ist Welle Wahnsinn, ja genau. Da kommen immer wieder Musikwünsche nach Schwemme. Und zwar an studio@hitradio-ohr.de. Lass doch mal wieder Italo laufen. Okay. Das ist Radio. Putzt eure Ohrmuscheln, ihr Freaks. Das halte ich im Kopf nicht aus. Den Kerl haben seine Eltern wohl als Kind zu heiß gebadet. Anhalten! Alles total normal? Hier ist das Chaos vorprogrammiert.

Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag, ganz klar. Heute ist die Single-Party. Und die ist ja immer der Wahnsinn. Ladies bekommen bis 24 Uhr 10 Euro für CR-Gutschein einen. Dann gibt es die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Wer immer noch nichts findet, hat noch die Möglichkeit, Briefe zu schreiben. Die Love-Letter-Aktion. Da schreibt man einen Brief, gibt einen Poststand ab, weil nämlich jeder eine Nummer bekommt auf seine Jacke, Bluse oder was auch immer. Und dann hofft man, dass man irgendwie Antwort bekommt. Heute im Codex. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. 3 Jahre Durstlöscher. Yeah. Da geht's ab morgen. Einlass 22 Uhr ab 18. Sascha Carassi. Legen auf Spartak, Körner, Future Tricks, Lampenfieber, Chris Veron, Linus, Chip, Beat, Synonym und Benjamin Spinner. Außerdem die After, Adrian Russo. Mehr Infos unter codex-club.de. Überraschung! Das ist Charlie! Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! Ja, Mädchen, Lisa, Meda. Unser altbekannter Jean-Paul. Paul. Wer hat Lust auf eine Party? Na ja, in dem Fall erkläre ich hiermit die laufende Woche zur Partywoche. Hurra, Baby! Party! So, Leute, Vollgas! Ja, 22 Uhr am Freitagabend. Lope. Radio Ohr. All systems go. So quick. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. We're receiving a transmission on priority channel 3. Spezial Mashup Remix, Zeit mit Milk und Sugar. Sugar. 22:06 Noch keine Zeit für einen richtigen Nachtschwärmer. Bitte besucht mich auch auf Facebook, Nachtschwärmer. Gebt ein Charlie 2000 Fan. Ja? Oder Charlie 2000 in Buchstaben. Kommt er auch hin? Und hinterlasst was, einen Gruß oder gefällt mir oder was auch immer. Ja, genau. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Hey Single Ladies. Ja, aber was Single Ladies, heute ist ja Single Platte im Codec. Jetzt gucken wir mal, was noch abgeht in der Ortenau. Heute im Bergwerk. Jackie Night, Floor 1. Floor 2, Salsa Party. Im Loft in La ist heute Hip-Hop und Dancehall im Mainfloor und im Drive Club gibt es House Elektrotechno mit DJ Q-Freak, der mit den Disco Boys mit dem Song Hey Boy schon ganz oben auf den, in den Charts war. Aha! Dann wollen wir weiterschauen in Merlin. Da ist heute Ladies Night. Frauen bis 23 Uhr Eintritt frei. Und die Sonderaktion ist 10 kurze, 10 Euro. Aha. Dann wollen wir weiter schauen. Morgen, Samstag, 15. Tom und Andy mit Backslash Events in Weiher, in Offenburg-Weiher in der Festhalle. Die Fete 80er und 90er. Zusammen mit den Vierer Frösch. Im Bergwerk ist morgen DJ Night mit drei DJs in Floor 1. Floor 2 Salsa Party und Floor 3 Après Malle Party. Aha. Und im Loft ist morgen You Own the Night Best Party in Town auf zwei getrennten Floors. Und zwar ist Floor 1 DJ Scorpion und DJ Ron Davis. Und auf Floor 2, wenn ich richtig lese, DJ and One. Okay. Und weil wir schon beim Werbemachen dabei sind, ich bin am 5. April, Samstag, 5. April, im Ankersaal in Rastatt, Blittersdorf, zusammen mit DJ Andy. Ja, da war ich schon mal mit ihm. Das war klasse. Merkt euch mal den 5. April Samstag vor. Rastatt Blittersdorf. Stadtteil Blittersdorf. This will be a good night. Spezial bei Hitradio Ohr.

Zündkabel. Wie so eine Nacht im Club, der entscheidende Blindbahn ist 50 mal mehr, der MD Player. Wenn du denkst, es geht gar nichts mehr, check, baby, one, two. Ohne check, baby, one, two, three. Check, baby, one, two. Check, baby, one. Ich weiß noch, wie es anfing, ich war acht und ohne Gürtel. Dann erbte ich die Eltern schon mit meinem Rap-Gestöhne. Von Two-Life-Crew, B.E. couldn't play. Ohne Ice, MC Hammer, bis Hip-Hop, hooray. Bei mir war 86, Beastie Boys, Run, DMC. Houdini, Town, Luck, Young, MC, Eric B. Wir standen vorm Spiegel, hatten echt was drauf. Die Moves sahen scheiß aus. Hatte ich scheiß was drauf. Bei L.A. Cool J, I need love. Dachten wir bei Blues tanzen an den ersten Beischlag. Auf dem Wasserbett und die ganze Nacht. Haben wir die ZDF-Hit-Parade nachgemacht und sang. Ohne dich war ich schon mal da. Was hab ich in ihm danach geäppt und imitiert? Bist du Wiki Wiki Stretches auf dem DDR-Turntable? Meiner war zum Aufklappen mit dem Tonerhebel. BRD, DDR, wieder vereint. Hat sich nicht gereimt, ist trotzdem Zeit. Deswegen sind wir auch die Wiedervereinigungsplattenspieler, Stretch Band. Uns klatschen und es geht gegen die Wände der Berliner Mauer. 1989, das Ende ihrer Dauer. Bis es mit uns anfing, 12 Jahre vergangen. Was dabei herauskam, check den scheiß Refrain und sing. Ohne dich darf ich immer wieder nicht sein. Ohne dich, ohne dich. Immer wenn meine Sendung zu Ende ist, um 23 Uhr kommen die Nachrichten, dann schaltet es um ins Codex. Da kommt dort live bis um 3 Uhr. Abgefahren, krass. Oh, abgefahren, geil. Ach, das ist sowas von abgefahren. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime. Ein besonderer Wunsch, 80er Spezial. 80. Madonna und Kim Wilde. Time to hesitate.

close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? You can't find your silver lining. Einfach super stark, kein Spaß, die. Die doofe Witze-Ecke. Tut mir leid, das muss ich jetzt machen. Die letzte für heute. Mädchen zur Lehrerin. Gestern wurde ich defloriert. Das heißt konfirmiert, sagt die Lehrerin. Das war am Vormittag. Gut. Ein Schwuler, der in einer Gurkenfabrik arbeitet, klagt bei seinem Psychiater: Seit Wochen bin ich von dem Gedanken besessen, mein Geschlechtsteil in den Gurkenschneider zu stecken. Ich träumte davon, dann konnte ich nicht mehr schlafen. In der Gurkenfabrik konnte ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich dachte immer nur an das eine. Und gestern habe ich es getan. Mein Gott, stöhnt der Psychiater. Was? Was geschah? Ja, mir wurde sofort gekündigt. Ja, und der Gurkenschneider, ist der kaputt? Nein, der ist auch entlassen worden. Da hoffen wir doch, dass die Firma Späte in Urlaub einen automatischen Gurkenschneider hat, hä? Ja, hier ist der Spaß am Wochenende. Wochenende und Sonnenschein und allen Schweinereien. Voll abgefahren. Ah, macht das Spaß. Yeah. gonna put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out, out, out. We can light it up. Oh nee, oh nee, bitte nicht, Al. Das ist echt eine Nachtschwärmer-Sendung. Ja, ja. Ich schlaf gleich ein. Ach ja, schlaf weiter. You're in the mix with DJ DJ DJ. Yeah, do Nicht erlaubt. Stop the music! Okay.

Mitraillor. Willst du mit mir Drogen nehmen? Na, wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Radio. Einfach näher dran. Das war's dann fast schon wieder mit eurem Charlie 2000 am Freitag. Bis kommende Woche. Schönes Wochenende. Ja, und mit dir bin ich einigermaßen zufrieden heute, oder? Und wie bist du mit mir zufrieden? In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ach, das ist der Dank, ha? Naja, aber du kannst ein bisschen weniger trinken. Das regt mich immer auf da, ja. Hä? Vielleicht bin ich deswegen nicht übergeschnappt wie der alte Jimbo da. Du nennst mich Jimbo, na was sag ich. Okay, tschüss, Nachtschwärmer. Tschüss. Ja. Oh, du wirst mir fehlen. Charlie. Aber du mir nicht. Ende der Schallplatte. Bitte bringen Sie den Tonarm in die Ruhestelle. In die Ruhestelle. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Jim Bob Nikschas. Der frühere Bayern-Boss Uli Hoeneß bekommt für seinen Rückzug nach dem Steuerurteil Respekt von allen Seiten. Politiker aller Lager würdigten seine Entscheidung, die Haftstrafe von 3,5 Jahren anzunehmen und auf Revision zu verzichten. Kanzlerin Merkel sagte, das nötige ihr Respekt ab. Bayerns Ministerpräsident Seehofer erinnerte an den Menschen hinter dem Steuerhinterzieher Hoeneß. Den dürfe man nicht kaputt machen. Hoeneß zog sich nach dem Urteil vom Präsidentenamt und aus dem Aufsichtsrat des FC Bayern zurück. In der Krim-Krise nähern sich der Westen und Russland weiter nicht an. Ein stundenlanges Gespräch zwischen dem russischen Außenminister Lavrov und seinem amerikanischen Amtskollegen Kerry in London brachte nur keine bahnbrechende Erkenntnis. Man habe keine übereinstimmende Sichtweise zu der Situation, sagte Lavrov. Er machte aber immerhin deutlich, dass Russland keine militärische Einmischung im Osten der Ukraine plane. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst machen ernst. Heute beteiligten sich bereits mehr als 1.000 Arbeitnehmer an einem ersten Warnstreik in Norddeutschland. In Niedersachsen legten sie die Arbeit unter anderem in Verwaltungen und in Kindertagesstätten nieder. In der nächsten Woche sollen Aktionen in ganz Deutschland folgen. Gleich ab Montag müssen sich die Bürger auf weitere Warnstreiks einstellen. Verdi-Chef Bzirske sagte der dpa, jetzt seien die Beschäftigten gefordert, damit Bewegung in die Verhandlungen kommt. Die erste Gesprächsrunde hatte nichts Greifbares gebracht. Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben in der kommenden Woche Verwaltungen, Kitas, Krankenhäuser, Busse und Bahnen, aber auch Bundeseinrichtungen wie Bundeswehr und Schifffahrtsämter.